Hallo. Ja, willkommen zur Veranstaltung. Wir sind TechBubble, linksradikales Technikkollektiv. Wir werden jetzt jeden ersten Mittwoch in Queer entweder Technik-Sprechstunde machen, wo Leute gerne vorbeikommen können, wenn sie technische Fragen haben, oder eben eine Veranstaltung machen, so wie heute. Genau. Pascoda wird uns was über Algorithmic Bias erzählen und über den AMS-Algorithmus. Zur Info vielleicht, die VA wird aufgezeichnet. Falls irgendwer eine Frage stellen mag oder so und nicht drauf sein mag, einfach kurz sagen, dann schneiden wir es raus. Viel Spaß. Oh, ich habe nicht gewusst, dass ich der Kickoff bin. Genau. Ich bin die Pascoda, ich mache Dinge im Rahmen vom Chaos Computer Club Wien und auf der TU Wien. Und eins davon ist jetzt eben, dass ich mich ein bisschen eingehender beschäftigt habe mit Bias in Algorithmen und dann eben aktuell mit dem Thema des Arbeitsmarkt-Service-Modell. Warum überhaupt? Also es gibt diese wunderschöne Phrase, mehr und mehr Entscheidungen in unserem täglichen Leben werden von Algorithmen übernommen. Klingt jetzt unglaublich aufgelegt, ist halt so. Vor allem in sehr verschiedenen Kontexten. Und ich möchte eigentlich ganz gerne einfach mit diesem Vortrag kurz einmal erklären, was sind da die verschiedenen Kontexte, in denen es passiert und inwiefern kann das problematisch sein. Ein Algorithmus, jetzt mal angenommen, es sind nicht alle jetzt sonderlich Techie, die da sind, wird im Normalfall definiert als eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines vorgegebenen Problems. Das besteht dann, also diese Handlungsvorschrift besteht dann aus endlich vielen gut definierten oder wohl definierten Einzelschritten. Klassisches Beispiel wäre ein Kochrezept. Man hat ein Problem, das man lösen will, nämlich Essen machen. Man hat eine Menge an Input, das sind die Zutaten. Und dann hat man halt Einzelschritte wie Dinge schälen, Dinge schneiden, Dinge anbraten und dann warten, bis es fertig ist, damit das Ganze dann quasi gelöst wird. Mehr dann in Richtung Technik sind dann eben halt, in Richtung Informatik sind dann so Sortieralgorithmen und Suchalgorithmen, die haben dann als Input halt normalerweise irgendwie so einen Haufen an Daten und der Output ist dann entweder das Ding sortiert, so wie wir das wollten, oder ein spezifischer Datenpunkt daraus, der gefunden wird. Und dafür gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Der Begriff Algorithmus an sich wird jetzt sehr, sagen wir mal, weit und häufig eingesetzt. Viele reden dann von dem Google-Algorithmus und dem Facebook-Algorithmus, was jetzt nicht ganz korrekt ist, weil das eigentlich eher so ein Set an Algorithmen ist, die zusammenarbeiten. Und diese algorithmischen Systeme, die uns halt jetzt viel begegnen, sind halt vor allem Suchmaschinen, also zum Beispiel hier Google. Einstufungssysteme, die halt versuchen, aus einem Set an Daten, also die dann halt richtig einzusortieren sozusagen. Also so Einstufungssysteme, die es zum Beispiel gibt, sind Amazon hatte ein System entwickelt, das Bewerbungen sortiert hat und eingeordnet hat in diese Person ist für unser Unternehmen geeignet oder weniger geeignet. Dieses AMS-System, das wir uns dann gleich mal anschauen, geht auch in die Richtung. Und Machine Learning Systeme sind halt auch so eher ein System von verschiedenen Algorithmen, die zusammenarbeiten, als ein einzelner Algorithmus. Wer von euch kennt Discworld oder Scheibenwelt von Terry Pratchett? So 2, 3. Okay, es gibt auf der Scheibenwelt, es gibt die Stadt Ankh-Morpork und da drinnen gibt es dann die Nachtwache. Sam Vimes ist ein Mitglied von dieser, also zum diesen Unterschied zwischen menschlichem Lernen und Machine Learning einfach kurz herzuzeigen. Sam Vimes kann sich in seiner Stadt orientieren anhand der Tatsache, wie der Boden unter seinen Füßen sich anfühlt, weil er seit x Jahren ständig durch diese Straße läuft und immer unglaublich dünnsohlige Schuhe anhat. Der erkennt einfach an der Straßenpflasterung, wo er sich befindet. Das hat er gelernt. Machine Learning funktioniert mehr über Umwege. Die finden, also Machine Learning Systeme finden komische Zusammenhänge. Das Stichwort getarnte Panzer kommt daher, weil es mal den Versuch gegeben hat, eine künstliche Intelligenz zu trainieren, die getarnte Fahrzeuge auf Luftbildern erkennt. Das heißt, man hat dann halt eigene Trainingsdaten erstellt. Das heißt, man hat Luftbildaufnahmen gemacht, wo nichts Getarntes im Wald oder im Gebüsch rumsteht. Und dann hat man was reingestellt, das getarnt und nochmal ein Foto gemacht. Und das war dann halt quasi das Vorher-Nachher-Foto. Und diese künstliche Intelligenz war dann wirklich gut darin, die Tageszeit zu erkennen. Weil halt diese Sachen vormittags, nachmittags passiert sind und das Ding dann halt den Zusammenhang erkannt hat, richtig ist, wenn der Schatten so rumliegt. Das heißt, also die Zusammenhänge, die da gefunden werden, sind sehr obskur und meistens nicht das, was man eigentlich an Zusammenhang finden will. Genau. Und dann haben wir immer dieses... Man merkt vielleicht, ihr habt die Diskussion um neutrale und objektive Technologien schon sehr oft geführt. Menschen glauben regelmäßig, Algorithmen oder Technologie an sich wäre was Objektives, ist es halt nicht, weil es unglaublich viele Ecken und Enden gibt, wo Welten rein gebaut werden können. Das passiert sehr oft nicht absichtlich, oft schon. Und eben, diese Objektivität existiert einfach nicht. Genau, der Begriff Bias, den ich jetzt relativ viel verwenden werde, ist einfach dieser Begriff für die fehlende Objektivität, für die, also quasi ein Vorurteil in Richtung einer gewissen Gruppe oder halt gegen eine gewisse Gruppe. Ich habe gerade vorhin gesagt, es kommen viele Welten irgendwo rein, wenn wir uns jetzt dieses spezifisch das AMS-Modell, wenn wir uns jetzt eben anschauen, dieses Ding, wo die Idee ist, Menschen, die zum Arbeitsmarktservice kommen, einzuschätzen auf ihre Chance hin, in den nächsten 6 Monaten ungefähr einen Job zu kriegen. Ja? Da schauen wir uns dann 4 Punkte genau an, nämlich die Fragestellung, die Daten, das Modell selber. Und wir reden dann noch kurz über Visualisierung, wo man aber zum AMS-Modell leider wenig sagen kann, weil dort bisher nicht bekannt ist, wie es ausschauen wird. Genau, und wie gesagt, da kommen halt überall Welten rein. Ja? Wenn wir jetzt eben anfangen mit der Fragestellung, mit der Zielsetzung, wessen Problem ist überhaupt, das getackelt werden soll, ja? Die Aufgabe, die gelöst werden soll, ist im Fall vom AMS-Modell nicht, Menschen schnell Jobs zu geben, sondern die Aufgabe vom AMS-Modell ist, den Einsatz des Budgets vom AMS zu optimieren. Was nämlich passiert ist, es gibt eben diese Einordnung in 3 Gruppen. Gruppe A sind Personen, die schnell einen Job kriegen werden und wenig Unterstützung dafür brauchen. Gruppe C sind Leute, die schlechte Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, laut diesem Modell. Und an denen man quasi kein Geld verschwenden will. Und Gruppe B sind alle anderen, die recht gute Chancen haben, aber halt Unterstützung brauchen. Und da kann man dann quasi das Geld effizient einsetzen und wird wenig Geld verschwenden, weil die Idee ist quasi, wenn man jemandem aus der Gruppe A Geld gibt, dann ist es verschwendetes Geld, weil die Person bräuchte es eigentlich nicht. Und wenn man jemandem aus Gruppe C Geld gibt, dann ist es verschwendetes Geld, weil es hilft eh nichts. Ja, also diese Aufgabenstellung ist schon einmal ziemlich problematisch. Der Anwendungsfall eben und wer steht im Zentrum, ist halt immer so die Frage. Ein ganz nettes Beispiel auch, das ein bisschen witziger ist, aus Weapons of Mass Destruction ist, wenn eine Person versucht, den Essensplan für den Haushalt zu erstellen. Dann ist halt auch immer die Frage, wessen Ideen gehen in diesen Essensplan ein. Ja, wenn die Person eher möchte, dass alle gesund essen, dann wird halt mehr Gemüse auf dem Essensplan stehen. Und wenn die Person eher auf Heidelbeermuffins steht, dann werden halt mehr Heidelbeermuffins auf dem Essensplan stehen. Und das beeinflusst dann halt, was einkauft wird und was kocht wird. Das sind dann halt quasi die Vorlieben von dieser Person, die da reingehen. Auch ein Problem ist überhaupt einmal die Problemstellung zu definieren. Ja? Wie gesagt, es geht darum, das Geld nicht zu verschwenden, unter Anführungszeichen. Aber da ist dann halt auch wieder die Frage, was bedeutet überhaupt, das Geld effizient einzusetzen? Was bedeutet überhaupt, Geld zu verschwenden? Ja, wo zieht man eigentlich die Linie? Das AMS-Modell spuckt, also man kann es in einem Artikel vom Standard selber ausprobieren, das zeigt dann so ungefähr, in was für eine Prozent-Range von das ist deine Chance auf einen Job innerhalb der nächsten x Monate, in was für einer Ecke man da ungefähr landet. Und die ziehen da halt einfach bei irgendwelchen Prozentsätzen die Linie. Ja? Ist halt irgendwie, eins von den Sachen, das zum Beispiel Einfluss nimmt, laut diesem Modell auf die Jobchancen, ist der Bezirk, in dem man wohnt. Was schon eher Sinn ergibt am Land, weil man halt Bezirke hat, in denen es gewisse Jobchancen gibt und einen guten Arbeitsmarkt gibt quasi, und dann gibt es halt Gegenden, wo weniger Nachfrage noch Arbeitskraft gibt. In Wien macht es halt keinen Sinn. Also rein, wenn man sich so überlegt, ob jetzt auf der einen Seite vor der Favoritenstraße ist ein blödes Beispiel, aber. Genau, wenn ich auf der einen Seite von der Donau wohne oder auf der anderen Seite von der Donau, dann kann mein U-Bahn-Anschluss genauso shitty sein. Ja? Aber es macht an und für sich keinen Sinn, da dann die Grenze zu ziehen, und trotzdem wird es gemacht. Große Frage, was für Entscheidungen werden eigentlich getroffen, über wen, auf welcher Basis? Ja, also die Entscheidung, ob jemand jetzt einen Kurs bezahlt kriegt beim AMS oder überhaupt in einen Kurs rein darf beim AMS, kann halt wirklich darüber entscheiden, wie es dieser Person dann gesundheitlich in den nächsten Monaten überhaupt geht, beispielsweise. Ja? Oder allein diese Einschätzung, ja, ihre Chancen sind schlecht, viel Erfolg, ja? Von uns kriegen sie keine Unterstützung, urmotivierend. Und dann ist halt auch noch die Frage, was ist die Zielsetzung? Ja? Also dieses AMS-Modell, das da gemacht worden ist, jetzt habe ich gefühlt, das fällt gerade ein bisschen von hinten auf, es tut mir leid. Im Prinzip, was die gemacht haben, ist, sie haben die Daten für die letzten, ich glaube, 3 Jahre von ihren eigenen Klientinnen genommen, haben geschaut, wer hat wie schnell einen Job gekriegt, und haben da dann diverse statistische Methoden draufgeworfen, soweit ich mitgekriegt habe, nicht einmal sonderlich gut, aber ich bin keine Statistikerin, und haben daraus dann ein Modell erstellt. Und jetzt ist halt die Frage, sollten jetzt diese Daten könnte man schon sinnvoll nutzen, weil sie zeigen halt, was es für ein Bias gibt am österreichischen Arbeitsmarkt, aber sollten wir sie tatsächlich nutzen, um dann Entscheidungen über Einzelpersonen zu treffen? Das ist halt so dieses Ding, ja, weil wir sehen dann nachher, was es genau für Abzüge gibt. Wir sehen dann auch, wer eigentlich so die Standardperson ist, von der ausgegangen wird. Und wo dann halt einfach behauptet wird, du hast dann halt als Person mit einem gewissen Charakteristikum per Default eine schlechtere Chance auf den Job. Was halt daran liegt, dass die Personalabteilungen in question halt rassistisch, sexistisch, behindertenfeindlich sind, ja? Und nicht tatsächlich was über die eigenen Qualifikationen aussagt. genau, die Ethik. Das kommt von der TU, unser Motto ist Technik für Menschen, die Fußnote wird meistens ausklammert. Bei diesem AMS-Modell, glaube ich, hat sich niemand so richtig Gedanken gemacht, über was passiert eigentlich über dieses Modell hinaus. Ja? Man hat literally Finanzmathematik-Menschen dran gesetzt, um dieses statistische Modell zu errechnen. Da hat niemand mit Know-how zu Arbeitsmarktsituationen oder mit sozialwissenschaftlichem oder Sozialarbeiterinnen-Hintergrund irgendwas zum Sagen gehabt, sondern man hat literally einfach nur Statistik gemacht. Und eben diese Einstufung mit, sie haben eh keine Chance am Arbeitsmarkt, was das überhaupt mit einer Person macht, wird da zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt. Und wenn man jetzt, weil irgendwie muss immer mit Geld argumentiert werden, wenn man dann halt auch überlegt, so langfristige Kosten, ja, dass man Leute nicht dabei unterstützt, einen neuen Job zu finden, das hat langfristige Auswirkungen. Armutsgefährdete oder arme Menschen haben größere gesundheitliche Risiken. Und das sind halt alles Sachen, die sind nicht da irgendwie berücksichtigt worden, sondern das Arbeitsmarktservice schaut da im Endeffekt auf die nächsten 6 Monate, ob du dann einen Job hast und aus. Und das Thema mit Feedback-Loops ist dann halt auch wieder, wenn wir jetzt hergängen und sagen, die besten Chancen haben weiße Männer unter 30 mit Pflichtschulabschluss, glaube ich, war das jetzt. Also das ist quasi so die Patient Zero. und wenn man dann nur solchen Leuten Geld gibt und nur diese Leute unterstützt, im Job, wieder einen Job kriegen, dann werden nur diese Leute wieder einen Job kriegen. Und wenn man dann in einem Jahr oder in 2 Jahren dieses Modell überprüft, wird man gesehen haben, unser Modell hat recht, es haben nur diese Leute wieder einen Job gekriegt. Und dann bleibt es halt dabei, dass nur diese Leute Unterstützung kriegen. Also diese ganze Idee von Feedback-Loops, also in diversen Interviews hat dann der Herr Kopf schon gesagt, also der Leiter vom AMS hat schon gesagt, so, ja, wir haben dann die Möglichkeit, die Daten zu aktualisieren und quasi da Feedback einzubauen, aber wieder halt so dieses Gefühl, ich glaube nicht, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben, dass es sowas wie Feedback-Loops gibt überhaupt. Ja. Und vor allem, je nachdem, wie lange diese Feedback-Schleife überhaupt geht, kann es halt zu einer riesigen Fehlklassifikation auch von Leuten kommen. Also wir reden da von... Zahl vergessen. ich glaube, in einem Jahr mehrere 10.000 Leute, die da fehlerhaft eingestuft werden und daraufhin dann halt keine Unterstützung kriegen. Und was ist mit denen dann? Ja, nix. Es ist nämlich auch noch kein Wort verloren worden darüber, wie ich dann als AMS-Klientin zum Beispiel einen Einspruch erheben kann und sagen, na, das ist nicht meine Kategorie, ich gehöre da nicht rein. Und weil ihr, also da sind ganz viele Unbekannte noch rundum quasi. Ein Thema war dann nämlich auch, dass der Herr Kopf gemeint hat, ja, die Mitarbeiterinnen können ja dann eh quasi auch einen Einspruch formulieren und sagen, ihrem Gefühl nach ist diese Einschätzung falsch oder ihrer Einschätzung nach ist diese Einstufung falsch, wo dann halt auch nicht berücksichtigt wird, dass es halt strukturelle Gründe gibt, warum man sowas nicht macht. Zum Beispiel die Angst, seinen Job zu verlieren. Noch nicht. So in die Richtung, wer zu oft aufmuckt, fällt halt auf. Ja, das ist dann halt auch die Frage, wie wird überhaupt umgegangen mit Feedback innerhalb vom AMS zu diesem Thema. Die Daten, genau, das habe ich gerade vorhin schon kurz schon erwähnt. Wir haben hier Bestandsdaten benutzt. Das heißt, das AMS hat da eigentlich eh die Daten benutzt, die sie benutzen wollen würden. Das heißt, die von ihren Klientinnen, nicht irgendwie random Daten, die irgendwann nochmal erfasst worden sind, sondern sehr spezifisch auf diesen Anwendungsbereich hin. Das ist jetzt halt insofern auch ganz spannend, weil es halt wirklich nur was sagt über die Chancen von Leuten, die überhaupt zum AMS gegangen sind. Ja? Die sich überhaupt arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet haben und die überhaupt gesagt haben, okay, ich bin bereit dazu, mit dem ganzen Regime dort zu unterwerfen und zu machen, was da diese Sachbearbeiterinnen dann von mir verlangen. Will ja jetzt auch nicht unbedingt jede. Das Thema Neuerfassung, also die Frage bei den Daten ist halt immer, woher kommen die? Und bei Neuerfassungen ist dann halt auch so diese Frage, von wem werden Daten überhaupt erfasst, in was für einem Setting passiert das. Und wie werden die Daten dann immer auch eingereiht, eingestuft? Ja? Also in dem Fall eben, was für Charakteristika gibt es und warum werden gewisse Sachen erfasst und gewisse Sachen nicht? Mein Status dazu ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie das letzte Mal beim AMS war, hatten die noch nicht großartig granular die Möglichkeit, überhaupt Menschen aus der EDV zu erfassen, also Menschen, die Dinge mit Computern machen. Das war dann halt irgendwie so EDV, also irgendwie so quasi drei Möglichkeiten, wobei es damals schon 20 gegeben hätte. Ja. Also was für Charakteristika gibt es, warum gibt es diese Charakteristika, was ist überhaupt bedacht worden, das wichtig sein könnte. Das sind halt auch alles so Dinge, die an Bias in so einem System ergeben. Ich gerade ein anderes Beispiel. Das ist in Umfragen eigentlich auch immer ganz spannend, oder? Was wird überhaupt abgefragt? Ja? Welche Altersranges werden abgefragt? Warum fragt man erst ab 18 zum Beispiel? Also es kommt da immer ganz auf die Zielgruppe quasi drauf an. Und dann das Modell, das berühmt-berüchtigte Modell. Das ist das AMS-Modell, beziehungsweise der Teil, den wir kennen. Ja, das ist... Das ist was, das kommt selten vor, dass so ein Algorithmus unter Anführungszeichen veröffentlicht wird. Ja? Gerade im Sinne von Facebook, Google, Twitter, die sitzen dort drauf und geben das nicht her, weil es de facto ihr Geschäftsmodell ist. In dem Fall, ich habe heute nachgeschaut, das Ding ist immer noch online. Das ist eine Goldgrube. In dem Fall sehen wir hier, was es für Pluspunkte und Minuspunkte gibt. Das heißt, aus dem Whitespace kann man quasi ablesen, wer ist Patient Zero. Ja? Punkt 1, Patient Zero ist männlich. Punkt 2, Patient Zero ist unter 30. Ja, weil da haben wir 30 bis 49, hier 50 plus. Die Person kommt weder aus dem EU-Ausland noch aus einem Drittstaat, who would have thought. Und die Person hat weder eine Lehre noch was Höheres als eine Matura, das heißt einen Pflichtschulabschluss. Die Betreuungspflicht ist insofern ganz spannend, weil die schlägt nur dann, wenn die Person weiblich ist. Exactly my words. Also hier insgesamt können wir uns da, hier man kriegt uns noch einen Abzug dafür, wenn man eine Behinderung hat. Ne? Also das ist, was haben wir da, 3,5 Mal so viel Abzug, als wie wenn man eine Frau ist. In der Produktion zu arbeiten ist positiv. Ja? Das heißt, die Person, also Patient Zero, ist im Dienstleistungsgewerbe unterwegs. Quasi. Fällt wem auf, was da fehlt? Qualifikationen. Es hat nichts, kein einziges Wort in diesem Modell bezieht sich tatsächlich auf Qualifikationen, außer halt die Ausbildung. Ja? Aber da steht doch nichts drinnen von wegen Mangelberuf oder sowas. Ja? Nix, sondern das sind einfach nur, dieses statistische Modell gibt wieder, wie sexistisch und rassistisch Personalabteilungen in Österreich sind. Fertig. Es ist insofern noch ganz lustig, hat irgendjemand von euch diesen Artikel gelesen über das AMS-Projekt, wo Wiener Arbeitslose nach Oberösterreich gebracht worden sind, um sich dort Industriebetriebe anzuschauen. Es waren glaube ich so bei die 40 Leute, die haben sich dann ein paar Industriebetriebe angeschaut, haben da mit Leuten geredet und dann haben diese 40 Leute insgesamt, ich glaube, 66 Bewerbungen geschrieben. Aus diesen 66 Bewerbungen sind nicht einmal 20 Bewerbungsgespräche geworden und aus den 66 Bewerbungen sind 2 Jobzusagen geworden. Und dann stellt sich die Frage, warum? Wenn man sich dann anschaut, wer diese 40 Leute sind, dann sind das halt keine, jetzt der hat gesagt, Edmund Sackbauers, sondern es sind halt Leute, die nicht, also die Leute mit Migrationshintergrund. Ja? Und da war dann halt so dieses Ding, diese große Frage im Standard, boah, sind diese Industriebetriebe rassistisch? Das AMS soll es eigentlich schon wissen. Ja? wie gesagt, du kriegst einfach mal, also wenn du aus der EU kommst, kriegst du ein bisschen einen Bonus, aber du kriegst einen Abzug dafür, wenn du nicht aus Österreich oder nicht aus der EU bist. Also die könnten sich das alles schon anschauen. Stellen trotzdem eine komische Frage. Genau, also das Modell reduziert halt ganz massiv auf gewisse Charakteristika, die halt nichts mit meiner Fähigkeit als Informatikerin zum Beispiel zu tun haben. Ja? Kannst du das kurz das erklären? Sind das alles Faktoren, wird das multipliziert, um dann Geld zu bekommen? Oder so ganz checkig? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch. Logistische Regression. Ja, ist das eine Regression? Okay, gut, passt. Das ist das Ganze. Wird aufaddiert mit den Vorfaktoren, die da sind, und die Funktion f ist 1 durch 1 plus i hoch. Bin keine Statistikerin. Aber zwischen 1 und 0, außer es gibt halt die Wahrscheinlichkeit, wieder einen Job zu finden. Ja. Okay, super, danke. Haben Sie alle gehört? Also es gehört schon. Okay, ja. Es hat halt, also. Das Alge ist halt, also du kriegst dann halt diesen Prozentsatz einfach raus, wie wahrscheinlich du innerhalb von die nächsten 6 Monate irgendwo angenommen wirst. Und das ist halt alles aus Dingen, die nichts mit deiner Qualifikation für den Job zu tun haben, sondern einfach so allgemein, so hier, ein paar Sachen abhackeln und Dings. Und da sehen wir jetzt halt schön den Bias, aber der ist, ja. Das ist die Häufigkeit, wie oft du beim AMS warst in den letzten 2 Jahren, glaube ich. Und das heißt dann halt einmal, zweimal oder öfter als oder dreimal und mehr. Es ist auch die Teilnahme dort, das ist Teilnahme an Maßnahmen. Also, wie oft du in irgendeine Kurse reingeschickt worden bist. Es ist negativ. Und das LGS ist die Regionalstelle. Soweit ich weiß. Also, was genau die Regionalstellen sind, ist leider aus den Informationen, die man hat, nicht ersichtlich. Aber es gibt da halt offensichtlich diese Einschätzung, dass je nachdem, aus was für einer Region du bist, also deine Region kriegt halt eine Einstufung von 1 bis 5. Und wenn du halt in der 4er bist, dann ist es blöd. Ja? Aber man weiß eben nicht genau, wie exakt diese Regionalstelleneinordnung ist, ja, ob jetzt quasi Transdanubien schlechter eingeordnet ist als irgendwie Leasing oder sowas. Ja. Was halt dann auch die Frage aufwirft, what the fuck, ja, was macht das für einen Unterschied? Es lässt sich natürlich an gewisser, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kennt man den Begriff des Redlining? Das ist diese Praxis aus den USA, wo Banken, nachdem es illegal geworden ist, schwarzen Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie nicht weiß sind, keine Kredite zu geben, sind halt Banken hergegangen und haben sich gedacht, so, okay, Stadtplan anschauen, diese Gegenden wollen wir nicht. Ja, und gerade in den USA hat man massive Segregation aufgrund der Postleitzahl. Und das ist dann dieses Redlining, ja, wo halt aufgrund von der Postleitzahl gesagt wird, deine Chancen in X sind schlechter. Das hat auch so ein bisschen den Beigeschmack mit diesen Regionalstellen. Wie gesagt, am Land macht es halbwegs einen Sinn, da wo ich herkomme, das ist ein strukturell schwacher Bezirk. Da kann es jetzt sein, dass der Arbeitsmarkt irgendwie eher arsch ist als 200 Kilometer weiter bei der anderen Regionalstelle. Innerhalb von Wien macht es halt keinen Sinn. Aber da fehlen dann die Details. Und wie ist der Algorithmus zustande gekommen? Weißt du das? Das sind wahrscheinlich Daten, oder sie haben, die haben einen Algorithmus dann. Sie haben, also so gesehen ist das jetzt. Also, Algorithmus ist das in dem Sinne, als du halt Dinge aufaddierst. Ja? Die haben wirklich einfach angeschaut in den letzten 3 Jahren, haben Geschäftsfälle verglichen. Also quasi Personen mit diesem Lebenslauf, Personen mit jenem Lebenslauf und haben dann halt einfach geschaut, wer hat die besseren Chancen. Und das halt in Big Data. Und dann kommt sowas raus dabei. Es ist wirklich einfach, blöd gesagt, ein bisschen wie eine Wettervorhersage. Ja? Du hast viel historische Daten und schaust dann, wenn der Wind aus der Richtung geht, dann passiert potenziell das. Und wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen zwei Punkten ist und der Wind draufkommt, dann passiert jenes. Aber das heißt eigentlich, dass wir ein Fortschreiben von Ungleichheit ist. Exakt. Oder? Und also das ist könnte, das. Da könnte ins Gegenteil umschwingen, die Leute haben weniger Chancen, das heißt, sie sollten mehr Chancen kriegen. Oder man sagt, die haben weniger Chancen, das heißt, sie werden weiter weniger Chancen haben und wir rechnen auch damit, dass sie genau das macht das. Wie gesagt, das ist einfach nur. Man sieht da, wie Personalabteilungen in Österreich Leute einschätzen, die beim AMS arbeitslos gemeldet sind. Und das AMS sagt, das passt so. Und wir machen das jetzt einfach so weiter. Also das war literally das, was der Kopf gesagt hat, wie man zu ihm gesagt hat, so, das ist irgendwie scheiße. War seine Aussage darauf hin, ja, aber das macht der Arbeitsmarkt so, das passt schon. Ja, hier unsichtbare Hand und so. Das Problem mit dem Fortschreiben von Ungerechtigkeit ist genau der Punkt bei Bias in Algorithmen. Ja. Ganz ein krasses Beispiel war halt auch Bilderkennungsalgorithmus von Google. Die haben vor zwei Facepalms im Publikum, ich finde das immer am schönsten. Die haben vor 2 Jahren oder sowas einmal dieses Feature ausgerollt bei einer Foto-App, die automatisch Bilder getaggt hat, damit du sie schneller wiederfinden kannst. Und dann sind schwarze Menschen als Gorillas getaggt worden. Was, wenn du weißt, wie das funktioniert, nichts anderes bedeutet, als die Wahrscheinlichkeit für einen Gorilla im Datenlernset war höher als die für eine schwarze Person. Ja? Also die Fotos, die benutzt worden sind, damit dieses Tagging trainiert wird, hatten mehr Gorillas drinnen als schwarze Menschen. Ja. Da kommt dann auch wieder ein ganz anderes Ding ins Spiel. Bildverarbeitung hat sowieso ein Problem mit nicht weißen Menschen. Generell, da haben wir dann immer auch dieses Ding gehabt mit, ich glaube beim iPhone war das dieses Screen Unlock über Anschauen, das für asiatische Menschen nicht funktioniert hat. Your mileage may vary. Asiatische Menschen haben einfach random iPhones von anderen asiatischen Menschen entsperren können. Weil alle Asiatinnen schauen gleich aus für die Software. Und bei schwarzen Menschen hat man dann sehr oft das Problem, dass das Gesicht einfach nicht erkannt wird. Weil der Kontrast, auf den die Software trainiert worden ist, einfach fehlt. Und das sind dann halt solche Dinge. Blöd gesagt, wenn man sich Gedanken gemacht hätte, dann wäre es aufgefallen. Oder wenn man halt ein Team hat, das ein bisschen diverser ist. Da hat man da gibt es den Begriff in der Informatik vom Hallway-Test, dass man halt einfach mal, wenn man was testen will, rausgeht aus dem Büro und die Person im nächsten Büro fragt, ob das jetzt so funktioniert. Das Problem ist halt, dass gerade die Informatik irgendwie 80% weiß und männlich ist. Ja? Das heißt, dass das dann halt für den Kollegen, der auf die gleiche Uni gegangen ist und das gleiche studiert hat und alles, ja, dass das für die Person dann auch funktioniert, no, nicht. Ja, aber. Ja. Wenn ich nur kurz fragen darf, sind bei den großen Firmen oder so, denen ist das jetzt zumindest mittlerweile bekannt oder so, die ja. versuchen wir jetzt über diese Themen zu diskutieren. Ja. Und solche Sachen. Die Frage ist, dann hat sich Zahl ist. Gedanken jemals dazu gemacht oder sind die einfach hingegangen und haben sich gedacht, wir probieren da eine Gewichtung oder? Wunderbare Frage. Ich finde es ja wirklich, wirklich schön, das Timing, das das AMS-Cat hat, war irgendwie 4 Wochen, nachdem Amazon gesagt hat, uff, das hat irgendwie nicht funktioniert für uns. Weil Amazon halt eben dieses System baut hat, das, da sind wir dann wieder beim Ding mit der Zielsetzung, ja, was ist ein Erfolg, was ist kein Erfolg. Wir nehmen einfach ein random Unternehmen und geben ihm Konnamen und sagen, in diesem Unternehmen gibt es halt strukturelle Probleme, weswegen Männer sich wohler fühlen dort als Frauen und Frauen schneller weggehen. Das bedeutet, Männer kriegen eher Gehaltserhöhungen, was sie sowieso eher kriegen, Männer kriegen eher Beförderungen, was sie auch sowieso eher kriegen, aber dadurch, dass die Frauen schneller gehen, erhöht sich dieses Ungleichgewicht in den Daten. Ja. Wenn man jetzt sagt, auf Basis von diesen Daten wollen wir gern Bewerbungen filtern und die existierenden MitarbeiterInnen sind das Ziel, auf das wir hinwollen, das sind unsere erfolgreichen BewerberInnen und sowas wollen wir wieder finden, dann hat dieses System halt diesen gewissen Bias. Ja. Und das ist Amazon passiert. Das sind dann literally, also das sind dann wirklich Sachen, die einfach irgendwie weiblich konnotiert waren, abgewertet wurden und haben dazu geführt, dass die Bewerbung rausgeworfen wird. Auch so Sachen, wo man sich normalerweise denken würde, also wo man sich denken würde, ist eigentlich noch eine coole Sache, so Captain of Women Only Chess Team. Ja, cool. Hat Führungsqualitäten, kann Schach spielen, organisatorisch drauf, bla bla, cool. Aber alleinig darum, weil da Women drinnen steht oder weil es halt von einer Hochschule, also von einer Uni kommt, wo der Frauenanteil hoch ist, landet die Person einfach im Ausschuss. Und das ist halt ungefähr 4 Wochen, bevor das AMS damit öffentlich gegangen ist, ist das publik geworden, dass Amazon, die können das mit Computern, sagt halt so, okay, es war eine blöde Idee. Dann kommt das AMS daher in Österreich, wirft irgendwie, was waren es, 700.000 Euro auf das Projekt und was? Denkt sich, wir sind die Geilsten. Ja. Also normalerweise kenne ich das ja eher so, wie zum Beispiel bei Amazon, wo der Algorithmus nicht nur meistens geheim gehalten wird, sondern zum Beispiel ein neuronales Netzwerk ist, das schwer zu analysieren und zu debuggen ist im Vergleich. Ich frage mich bei dem, warum niemand sich das eigentlich ganz gut lesbare Ergebnis dieser Regression angeschaut hat. Ja, Moment. Ich weiß es auch nicht. Das Ding ist halt, es hat die Idee mit so einem AMS-Modell und System schon einmal gegeben. Damals, der Sozialminister hat gesagt, nö, findet er nicht gut. Jetzt hat halt wieder eine Regierung gesagt, hier, ihr habt weniger Geld, setzt das Geld gescheit ein, weil sonst wird es noch weniger. Und daraufhin hat man sich gedacht, Mathematik, it's neutral, it's magic. Jo. Es ist halt, blöd gesagt, Österreich auf einer Seite. Ja. Ich hätte jetzt aber auch noch eine Frage an also solche Betreuungspflicht. Warum schlägt die nur bei weiblich zu? Weil wenn er jetzt, sagen wir mal, es ist ein Mann und der hat, ist jetzt von mir als alleinerziehender Vater, schlägt das, also muss er dann auch raufgerechnet werden? Müsste theoretisch, tut aber nicht. Warum? Es gibt einfach verdammt wenig, also ich glaube, es gibt einfach statistisch gesehen verdammt wenige alleinerziehende Männer. Und dadurch bist du halt ein kompletter eben statistischer Ausreißer und deswegen nicht relevant fürs Modell. Und eben es. Oder vielleicht, weil es um Narrative geht. Oder es geht ja nicht darum, ob der Vater tatsächlich alleinerziehend ist oder nicht. Es geht ja nicht darum, Männer, die erziehen doch nicht alleine. Ja. Weil bei Einstellungspolicy geht es ja nicht um Logik. Da kannst du noch, wenn du eine Frau bist und noch so qualifiziert bist, bad luck, you're a woman. Klar. Das sieht man ja jetzt gerade auch ganz schön an dieser Diskussion rund ums Papa-Monat, oder? Ja, man. Wo die Welt untergeht, wenn ein Mann wegen einem Kind einen Monat nicht auf der Arbeit ist, aber Sabbatical für sonst irgendwas geht natürlich problemlos. Oh, länger. Ja? Lebt die aus. Geh in Himalaya besteigen oder so. Genau, also eben, ja, also sind einfach Vorurteile in Zahlen gegossen. Es ist urschön, aber dass man das mal hat. Zahlen sind objektiv. Ja, jetzt haben wir objektive Vorurteile. Ja. Hier, ja, das Modell ist immer nur online, kann man sich anschauen. Ist ein komplettes Paper, das so ein bisschen die Methodik dahinter erklärt. Das ist diese Synthesisforschung ist eben das. Ich muss ja meine Quellen angeben. Ja. Es ist ein Screenshot aus dem Paper, von dem. Genau. Dann gehen wir noch gerade kurz zur Visualisierung, bevor wir das AMS weiter bashen. Und zwar gibt es halt schon sehr lang, ja, seit die 80er Jahren, weiß man, dass die Visualisierung von Suchergebnissen und so Zeug dann damit zu tun hat, was passiert. Und zwar dieses Sabre war ein Flugbuchungssystem, das von American Airlines, glaube ich, hauptsächlich finanziert worden ist. Und die sind halt irgendwann einmal, also wir reden dann noch von Zeiten, wo die Bildschirme ziemlich klein waren und tendenziell schwarz-weiß und nicht sonderlich gut lesbar. Wir haben festgestellt, dass über 50% der Buchungen auf dieser Plattform beim ersten Ergebnis passieren. Und 92% der Buchungen auf der ersten Seite, ja, das kennt man jetzt auch von Google. Die Ergebnisse auf der ersten Seite, das sind die, die man sich anschaut. Ab der dritten Seite wird es komplett uninteressant. Die zweite schaut man sich eventuell nur an. Was dann dazu geführt hat, dass die den Algorithmus manipuliert haben. Ja? Die haben gewusst, okay, 50% der Buchungen sind auf Platz 1, 92% der Buchungen sind auf Seite 1. Das heißt, wir modifizieren jetzt den Algorithmus so, dass unsere Flüge bevorzugt werden, egal ob sie jetzt die ideale Verbindung von A nach B sind oder nicht. Hat dann auch zu einem ziemlichen Skandal geführt. Und 2017 hat es eine interessante Studie gegeben von Bettina Behrendt und Sören Breibusch, wie man, also die haben im Endeffekt eine Untersuchung gemacht, wo sie Leuten zwei verschiedene Aufgaben zugewiesen haben. Die eine Gruppe hat eine Entscheidung fällen müssen, ob eine Person ein Bankdarlehen kriegt oder nicht. Und komplett davon unabhängig hat die andere Gruppe hat entscheiden sollen oder einschätzen sollen, ob eine Entscheidung auf Basis von gewissen Parametern diskriminierend ist gegen legally protected groups, also geschützte Gruppen wie eben ethnische Minderheiten, Frauen, was war noch? Race, Age, also Alter, Race, Age, Gender, was noch was, also es waren mehrere, aber sie haben es halt quasi simplifiziert für diese Untersuchung. Und haben halt zwei verschiedene Varianten von Visualisierungen benutzt. Die eine hat explizit gezeigt, wenn irgendwo so diskriminierendes, boah, jetzt gingen mir die deutschen Worte aus, es tut mir leid. wenn er diskriminierend, also wenn das Faktum von einer, von so einer Protected Group benutzt worden, also wenn das einen Einfluss hat, das ist entweder explizit gezeigt worden oder explizit ausgeblendet worden. Und je nachdem, was für eine Aufgabe das man erfüllt, also welche Aufgabe das man hat, ob man bei der Bank sitzt oder bei dieser Antidiskriminierungsagentur, sind verschiedene Visualisierungen sinnvoller. Also wenn du in der Bank bist, dann ist es gescheiter, du denkst erst gar nicht drüber nach, dass diese Person eventuell zu einer Minderheit gehören könnte, weil es uns das anscheinend deinen Gedanken überhaupt in die Richtung bewegen könnte, dass die Person aus welchen Gründen auch immer ihr Darlehen nicht zurückzahlen könnte. Holy shit, das war ein langer Satz. War das halbwegs? Ja? Also so auf gut Deutsch, besser, also wenn man diese Entscheidung treffen soll, ob man das Darlehen vergibt, sollte man besser nicht wissen, dass die Person alt ist zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, damit du einschätzen kannst, ob eine Entscheidung seitens der Bank potenziell diskriminierend war, solltest du halt wissen, in was für Protected Groups deine Klientin reinfällt. Und das haben die dann eben so angeschaut. Was waren das für Leute, die diese Entscheidungen getroffen haben? War das einfach? MTurks. MTurks, ja. Okay. Also es gibt Amazon Mechanical Turks, das sind so, es sind Clickworker im Endeffekt. Also die machen halt, die melden sich bei Amazon an, dass sie so kleine Jobs machen können und dann machen die halt bei solchen Erhebungen und bei Befragungen und so Sachen mit. Genau. Also da haben, aber sie haben schon drauf geschaut, dass sie, also die reden auch über ihr Sample, das sie da haben, und haben zum Beispiel drauf geschaut, dass sie nur Leute aus Amerika nehmen, damit sie halt quasi zumindest wissen, was für ein Set an Vorurteilen die Leute potenziell mitbringen. Was da auch noch ganz spannend war, ist, sie haben ihre Teilnehmerinnen auch aktiv dazu angehalten, darüber zu reflektieren, wie sie zu einer Entscheidung gekommen sind. Und da hat es auch so einen leichten Zusammenhang gegeben, die Leute, die dann tatsächlich was dazu geschrieben haben, wie sie, was für Gedanken das sie gemacht haben, haben auch tendenziell die korrekteren Entscheidungen getroffen. Also dieses mal drüber reden, wie man was einschätzt, hilft anscheinend auch da Entscheidungen zu treffen. Genau. Genau. Ich versuche eigentlich immer solche Dinge irgendwie auf einer positive Note enden zu lassen. Es funktioniert halt relativ gut, wenn man im Allgemeinen über Bias in Algorithmen redet, weil dann kann man sagen so, ja, hier Google Maps potenziell ein Bias, weil Anzeigen geschalten und sowas, da kann man dann ausweichen und zum Beispiel OpenStreetMap stattdessen benutzen. Ne? Die haben auch viel geilere, detaillierte Wege zum Teil. Andere Variante benutzen und abwägen, ja, sich einfach bewusst sein dessen, dass es potenziell halt irgendwie diesen Bias gibt in Suchergebnissen, die man kriegt, oder in sortierten Dingen, die man kriegt. Hacken, kann man sich jetzt überlegen, ob man irgendwie, keine Ahnung, absichtlich auf Seite 15 von den Suchergebnissen geht und nur ab Seite 15 sich Suchergebnisse überhaupt anschaut zum Beispiel. Ganz, sicherlich auch ganz spannend. Aber also gerade im Sinne vom AMS-Modell befürchte ich, kann man relativ wenig machen, außer halt die Diskussion anstoßen. Das hat relativ gut funktioniert am Anfang. Inzwischen ist das irgendwie hat so ein bisschen an Momentum verloren. Vor allem, also ich habe mir die ganzen Interviews so durchgelesen, die der Kopf so gemacht hat in Bezug auf dieses Modell, der mauert massiv. Ja? Der sagt einfach, das ist jetzt so, das haben wir so gemacht, das passt schon so, das werden wir schon hinkriegen. Alles recht positivistische Einstellungen. Aber in anderen Gegenden kann man sich zumindest Gedanken machen, wenn man weiß, dass Algorithmen halt einen gewissen Einfluss haben. Also wenn, keine Ahnung, halt ab und zu nicht den kürzesten vorgeschlagenen Weg von der Öffi-App benutzen, ne, sondern halt mal irgendwie anders gehen. Ist eine Ohrvariante, was man machen kann. Irgendwie selber verbessern kann man versuchen, indem man dann halt hingeht zu den Leuten, die man kennt im AMS vielleicht, und sagen so, hey, mit wem kann ich denn da reden? Vielleicht passiert ja was. Genau, es gibt dann noch so ein paar Leseempfehlungen. und zwar, also dieser Artikel, der AMS-Algorithmus, Vorzeigebeispiel einer Web of Math Destruction, das ist ein Artikel von einem ehemaligen Studienkollegen von mir. Der hat da das Ganze mit den Feedback-Loops und was für Vorurteile da eigentlich drinnen sind und sowas nochmal ganz kurz zusammengeschrieben. Bezieht sich bei diesem Math Destruction auf die Cathy O'Neill. Ja. Die war Finanzmathematikerin. Die hat an der Wall Street Dinge gemacht und dann irgendwie feststellt, hoppla, da gehen Dinge schief. Das Buch ist schon ziemlich spannend, ganz, ganz interessant geschrieben, weil sie halt auch erklärt, wo eigentlich dieses ganze Number Crunching herkommt, wie man überhaupt angefangen hat zu versuchen, Dinge zu optimieren. Das kommt witzigerweise aus Baseball. Ja? Menschen haben angefangen beim Baseball, also, ich war noch vor, ich kann stundenlang reden. Ne? Menschen haben angefangen beim Baseball zu erfassen, was für Faktoren, also wie Spieler in dem Fall hauptsächlich, performen in verschiedenen Settings. Das heißt, wer sind die Competing Teams, wie ist das Wetter, wo sind wir, zu was für einer Uhrzeit hat es stattgefunden, was ist das Datum, solche Sachen, ja, die halt irgendwie Einfluss drauf haben können. War eine von den Personen, die beteiligt ist, verletzt. Und da hat man das dann halt wirklich hinoptimiert, in ziemlich beeindruckenden Ausmaßen. Und dann hat sich irgendwer gedacht, wenn es für Baseball geht, dann können wir das doch sicherlich auch woanders verwenden. And it all went downhill. Genau. Dieses eben Behrendt und Breibusch, das ist das Ding, was ich vorher erwähnt habe. Toward accountable discrimination aware data mining. Dieses discrimination aware ist eben dieses Ding, wo man dann sieht, was sind die diskriminierenden Charakteristika quasi. Die Sarah Wachter-Böttcher, das Buch ist schon ganz, ganz nett zum Lesen, Technically Wrong, weil sie auch wirklich diesen ganzen Themenkomplex schön aufbricht, weil sie halt anfängt mit dem Bewerbungsprozess, wie Leute überhaupt in der Tech-Industrie Jobs kriegen oder halt auch nicht. Das inkludiert dann sehr viel von eben auch wieder Personalabteilungen, die halt nicht nach Leuten mit Qualifikationen suchen, sondern Leute, die ins Umfeld reinpassen, was dann halt zu so einer gewissen Konformität führt oder halt von einer extremen Gleichheit. Ne? Geht halt quer durch bis hin zu Annahmen, die getroffen werden. Ja? Also wir haben vorher so vor der Zielsetzung auch kurz einmal geredet. Spannende Annahmen, die getroffen werden, wenn Software entwickelt wird oder wenn soziale Medien entwickelt werden. Ja, da gibt es diesen grandiosen Fall von Facebook Memories, das dich daran erinnert, wenn du vor einem Jahr irgendeinen Post gemacht hast, der viel Interaktion hervorgerufen hat. Und Facebook geht da halt davon aus, dass ihre Plattform dafür benutzt wird, um positive Sachen zu teilen. Was natürlich nicht immer ganz stimmt. Ab und zu sollen Leute dort auch ranten oder halt traurige Dinge teilen, habe ich so gehört. Und dann wirst du halt daran erinnert, dass da irgendwas Urkrasses passiert ist vor einem Jahr. Und hey, urtoll, erinnere dich doch da dran. So. I'd rather not, thank you. Genau. Und dann gibt es auch noch den Datenschutz-Podcast. Den machen Bekannte von mir und ich habe in der letzten Episode auch ein bisschen was sagen dürfen. Da sind wir dann auch divergiert vom AMS-Algorithmus bis hin zu warum das Fräulein vom Amt sehr lange ein Fräulein vom Amt war. Also so Sachen, auch warum sind eigentlich so digitale Assistenztechnologien sehr oft weiblich? Ne? Ist halt netter. Ja. Ich war jetzt soweit. Wenn, also hat noch wer Fragen?